Iron Man. Fearless me not no heart, tear it apart. Like a fatalist me heading to naught. Light up a talisman, me heading to Nod. King and the king is a very light to you, pull on the banana. We are my cardio, see you, me kill it and she will be food. We are the rebel, the beast and the devil, we are turning levels. Shell on the face and we mash it up to the world, mess up the level. We kill a drummer, we are than summer, so we are the fire. Open the road, you can see all the smoke and we are the tie. You can look me the fire, we do it to pull us down. Locking me knees south, not west, so we run down. 本かしらでを引きかでほやて投げたんかでとんかしらで吐きしたでほやて We are わかんなねヒピウィアなかせじなほやてえーへーへーへーやへーやへーやほーわかたんかでわかたんかでわかたんかでわかたんかで We are わかんな We are わかんな We are わかんな We are わかんなほやてでほやてでほやてでほやて you lose your eyes in the crowd. Lose your eyes in the crowd. I can't teach you. You live up in the sky. Oh, I need you. Pop star. Funky Brothers. Watching those drops fill with sunlight, and I'll be spending my time on the side with the grass, and I've been thinking about my life and where it ought to lead. Life is a waterfall, and what comes down goes around, and never did we realize it's the way we are. I think about the good, not the bad, and never did we realize. Tausend Sterne. schön, wenn man die Augen zumachen und sich etwas ganz stark wünschen könnte, sodass es in Erfüllung geht. Nicht zu fühlen, was draußen los ist. Einfach nur mit der Droge tanzen und irgendwann wieder was nehmen. So rede ich's mir ein. Meine Gedanken zerstrahlen in alle Farben des Regenbogens. Mein Körper gehört nicht mehr mir und macht, was er will. Wenn man hingegen voll drauf ist, ist das für einen Augenblick unendlich schön. Weil tanzen klingt schön. Dieses irre Gefühl, als würde es im ganzen Körper umsonst Zuckerwatte geben. Und als würde die Zuckerwatte mich von innen kitzeln. Dann beginnt das Leben von einer Augen. Das wahre Leben. Tanzen klingt schöner. Zumachen und versuchen, ganz weit weg zu sein. Es wäre schön, wenn man die Augen zumachen und sich etwas ganz stark wünschen könnte, sodass es in Erfüllung geht. Nicht zu fühlen, was draußen los ist. Einfach nur mit der Droge tanzen und irgendwann wieder was nehmen. So rede ich's mir ein. Meine Gedanken zerstrahlen in alle Farben des Regenbogens. Mein Körper gehört nicht mehr mir und macht, was er will. Wenn man hingegen voll drauf ist, ist das für einen Augenblick unendlich schön. Aber tanzen wird schöner. Schlechtem Leben. Das ist das wahre Leben. So rede ich es mir ein. Das wahre Leben. Körper umsonst Zuckerwatte geben und als würde die Zuckerwatte mich von innen kitzeln. Dann beginnt das Leben für einen Augenblick. Das wahre Leben.